Das sind unsere Schlagzeilen. Einbrecher in die Flucht geschlagen, Schwerpunktverlagerung bei der Flüchtlingshilfe und Siege für Drakenburg und Landesbergen. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Carolina Pfau. Morgen tagt der Kindergartenausschuss der Gemeinde Lese um 18 Uhr in der Kindertagesstätte Spukschloss. Unter anderem wird über die Haushaltsplanung 2016 entschlossen werden. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Seit einigen Monaten gibt es bereits die Flüchtlingshilfe Nienburg. Diese ehrenamtliche Initiative zeichnet sich vor allem durch spezielle und bedarfsorientierte Aktionen aus. In den letzten Tagen habe sich jedoch einiges verändert, so Pia Richards. Aktuell verlagern sich unsere Schwerpunkte gerade, merke ich. Dadurch, dass der DRK umgezogen ist und stationär wirklich fest bleibt in Langendamm, haben sie natürlich ganz andere Anforderungen. Aktuell sind es Kinderbetten, ganz wichtig ist auch Spielzeug, Kinderkleidung, solche Sachen. Der Bedarf läuft bei mir auf, die melden den Bedarf an mich und ich stelle das dann online auf unsere Facebook-Seite. Zwei Einbrecher wurden am Freitagabend durch heimkehrende Bewohner in die Flucht geschlagen. Das Duo hatte sich nach Einschlagen der Verglasung der Kellertür gegen 21 Uhr Zutritt in das Wohnhaus in der Amselstraße in Hoya verschafft. Während der Tat wurde ein Einbrecher im Schlafzimmer und der Komplize im Flur überrascht. Beide verließen sofort das Haus und flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei hofft nun auf Zeugen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am Wochenende wurde in der Fußballbezirksliga der 14. Spieltag ausgetragen. Einen wichtigen Dreier sammelte dort der TuS Drakenburg. Auswärts beim Abstiegskonkurrenten Sulingen gab es einen 2:1 Erfolg. Ebenso wichtig war der 4:1 Sieg des Landesberger SVs. Gegen Twistringen konnte sich der LSV deutlich Luft nach unten verschaffen. Der SC Uchte rutscht hingegen in den Abstiegskampf immer weiter hinein. In Heiligenfelde verlor der SC mit 1:3. Im Spitzenspiel zwischen Steimke und Sudweye stand es nach 90 Minuten 1:1 unentschieden. Und im Kreisderby zwischen Maglohe und Hoya gingen die Gäste mit 4:3 als Sieger hervor. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.